Eines der bedeutendsten Massenlieder ist das Einheitsfrontlied. Der berühmte Regisseur großer politischer Revuen, Erwin Piscator, wandte sich 1934 im Auftrage des Internationalen Musikbüros in Moskau an Bertolt Brecht mit der Bitte, zusammen mit Hans Eisler ein gutes Einheitsfrontlied zu machen, wie er wörtlich sagte. Brecht und Eisler schrieben es in London noch im gleichen Jahr. Ähnlich wie das Solidaritätslied fand es starke internationale Resonanz und wurde in viele Sprachen übersetzt.